Amen. Praise Jesus. We are going to continue with our message, heavenly message. Wir machen weiter mit unserer Botschaft und dem Thema himmlische Botschaft. On va continuer avec le message qui est le message céleste. Amen. Jesus only preached heavenly message when he came. Jesus hat nur die himmlische Botschaft verkündigt, als hier auf Erden war. Et quand Jésus-Christ était ici sur terre, il a seulement prêché sur le message céleste. Amen. Amen. This message was all about heaven. In seiner Botschaft ging es nur um das Himmelreich. Et dans son message, il s'agissait seulement du ciel. Amen. Amen. Because that is where he wants us to be. Und dort möchte dass wir sind. Parce que c'est la place où il veut qu'on soit. He wants us to return to him. Möchte, dass wir wieder zu ihm zurückkehren. Il veut qu'on rentre à Jésus-Christ. He himself is our heavenly world. Selbst ist unsere himmlische Welt. Parce que lui-même, il est notre monde céleste. Mm-hmm. And that's why once you are in Christ, you are of another level. Und deshalb ist man, sobald man in Christus ist, in einer ganz anderen Ebene, in einem ganz anderen Level. C'est ça pourquoi quand tu es en Christ, tu es dans une position très différente. It means you are no longer here. Das bedeutet, du lebst nicht mehr hier in der irdischen Welt. Das signifie, tu ne vis plus ici dans ce monde terrestre. Praise the Lord. Hallelujah. Heaven and its truth is what we are going to quickly talk about. Amen. Heute geht es den Himmel und seine Wahrheit. Et aujourd'hui, on va parler sur les cieux et sa vérité. Christ, heaven, and the truth are one. Christ, heaven. Then the truth, they are one. Christus, der Himmel und die Wahrheit sind eins. Le Christ, les cieux et la vérité, ils sont un. And no one can separate them. Und niemand kann sie voneinander trennen. Et personne peut le séparer de l'un l'autre. Amen. Praise the Lord. Amen. Christ is the truth. Christus ist die Wahrheit. Le Christ est la vérité. He is our heavenly world. Und ist unsere himmlische Welt. Il est notre monde céleste. You can see that once you are talking about Christ, you are talking about heaven. Sobald wir über Christus sprechen, sprechen wir über den Himmelreich. Dès qu'on parle du Christ, on parle aussi du Royaume des Cieux. And once you are talking about him, you are talking about the truth. Und sobald du über Christus sprichst, sprichst du auch über die Wahrheit. Et quand tu parles du Christ, tu parles aussi de la vérité. There is no lies in him. Denn es gibt keine Lüge in ihm. Il n'y a pas de mensonge en lui. Praise the Lord. Amen. We only have the spirit of truth. Und wir haben nur den Geist der Wahrheit. Il a seulement la vérité de l'esprit de la vérité. We cannot talk about one without the other. Und wir können nicht über das eine sprechen, ohne über die anderen beiden zu sprechen. Et on peut pas parler d'un sans de l'autre. You know, sometimes when he brings message. Sans parler de l'autre. Amen. Sometimes when he brings message, I always want to question it and say, your children already know this. Manchmal, wenn ich eine Botschaft vom Herrn bekomme, dann frage ich mich, warum der Herr mir diese Botschaft gibt, weil ich mir denke, oder weil ich mir sage, die Kinder wissen doch diese Wahrheit bereits. Et toujours quand Dieu me donne un message, je me demande toujours pourquoi il me donne ce message, parce que je suis toujours sûre que vous savez déjà la vérité. Then he took me to 2 Peter 1. From verse 12 to the end. Und der Herr brachte mich zu 1. Petrus 1, Vers 12 bis zum Ende. Second. Oh, 2. Petrus 1, Vers 12 bis zum Ende. Après, danke. Dieu m'a référé à 2 Pierre 1, Verset 11. Praise the Lord. Amen. Are we there, please? Amen. Amen. He said, wherefore, I will not be negligent to put you always in remembrance of those things. Of these things, those you know them. Petrus 1, verse 12. Praise the Lord. Amen. He said, wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though you know them, and be established in the present truth. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. In verse 30 says, yea, I think it's meet as long as I am in this tabernacle to stir you up by putting you in remembrance. To remind one another is very important. Uns gegenseitig zu erinnern an Jesus Christus ist sehr wichtig. C'est très important qu'on se rappelle du Christ l'un et l'autre. Don't be tired of any message. Seid nicht müde wegen der seid nicht müde in Bezug auf irgendeine Botschaft. Et ne sois pas fatigué d'un message qui vient ici. Amen. The Lord wants it to sink in. Denn der Herr möchte, dass es wirklich eindringt bei uns. Parce que Dieu veut que ça soit raciné en toi. We want those messages to be rooted in us. Er möchte, dass diese Botschaften wirklich verwurzelt sind in uns. Il veut que ce message soit raciné en nous. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. He wants himself to be rooted in us. Er möchte, dass er selbst in uns verwurzelt ist. Et il veut que lui-même il soit enraciné en nous. In verse 14 said, knowing that shortly, verset 14, I must put off this my tabernacle, even as our Lord Jesus Christ has showed me. Moreover, I will endeavor that you may be able, after my disease, to have these things always in remembrance. Praise the Lord. Amen. Amen. We are never to forget anything of the Lord, no matter how little it is. Wir sollten nichts, was den Herrn betrifft, vergessen, egal wie klein die Sache erscheint. Et tout qui concerne Dieu, on ne doit jamais l'oublier, n'importe comment c'est petit. No testimony is small, because He is the testimony. Amen. Kein Zeugnis ist zu klein, weil er selbst das Zeugnis ist. Aucun témoignage est trop petit parce que lui-même il est la le témoignage. Let us always learn to remember everything of him. Lasst uns lernen alles, was ihn betrifft, dass wir uns daran erinnern. Et on doit apprendre que de se rappeler de tout ce qui concerne Dieu. You know, even up to now, he always tell us about the Egypt, how he brought them out. He took them out of Egypt. He's always still reminding us of it. Everywhere. Und selbst heute erinnert er uns immer noch daran, wie er damals das Volk Israel aus Ägypten befreit hat. Das heißt, er erinnert uns heute auch immer noch an diese Geschehnisse im Alten Testament. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu il continue toujours à nous rappeler à l'histoire du peuple Israël qui a été délivré d'Égypte. After so many years of their suffering, of their pain, of their labor, he never come late. He came and saved them. Nach so vielen Jahren des Leids und des Schuften und der Mühen ist er trotzdem gekommen zu seiner rechten Zeit und hat die Kinder Israels befreit. Et on doit savoir que pour le peuple Israël, c'était des années de souffrance et de la peine. Mais pour Dieu, il est toujours arrivé au bien moment pour sauver et pour délivrer le peuple Israël. Just like he came to free us today. Und genau so hat er uns heute befreit. Et c'est comme ça aussi qu'il nous a délivré aujourd'hui. Amen. Amen. You know, when we are talking about Egypt, we are talking about Sodom and Gomorrah, we are talking about the three Hebrew boys. We say we know them, we know it, we know it. If we know it, we will not be worried. Do we really know it? That's the question. Und oft hören wir über die Geschichten vom Volk Israel oder von den drei hebräischen Jungs oder von Sodom und Gomorra und wir denken uns die ganze Zeit, ja, wir wissen und wir kennen die Geschichten doch, aber wenn wir diese Geschichten wirklich kennen würden und die wirklich verinnerlicht hätten, dann würden wir uns niemals Sorgen machen. Et très souvent quand on parle de l'histoire, par exemple de Sodome et Gomorre, ou bien du peuple Israël, ou bien de toute autre histoire, on dit toujours, bon, je connais cette histoire, je le connais déjà depuis mon enfance, mais la question est, si tu connais vraiment l'histoire de tous ces enfants de Dieu, pourquoi tu t'inquiètes, pourquoi tu as des soucis différents? All he wants for you is that you allow him to be number one. Alles, was er für dich möchte, ist, then leave the rest. Dass du zulässt, dass er deine Nummer 1 ist und alles andere überlässt du ihm. Mais tout ce qu'il veut de toi est que tu permets que Dieu soit dans ton numéro 1 et puis lui il va prendre soin de toute autre chose. We worried about everything and all things. All the time. Wir sorgen uns um so viele Dinge zu jeder Zeit und machen uns Gedanken um so viele Dinge jederzeit. Et on se fait des soucis de tout, et puis dans chaque mois, nous avons toujours des soucis. Amen. You know, if a dead man is here and you that is, you know, that the Lord said you are alive is here, yes, you can only see the difference. Because the same worries in their hearts is always occupied our heart. It's so wrong. When we are say talk no thought. Amen. Don't let your heart be troubled. Amen. Wenn eine Person hier unter uns wäre, die tot wäre, die geistig tot wäre, weil sie Christus nicht hat, und sie neben uns stehen würde, die wir geistlich lebendig sind, dann würde man eigentlich gar keinen Unterschied sehen können, weil diese Person, die tot ist, so umgeben ist von Sorgen und wir als Kinder Gottes, die eigentlich das Leben in uns tragen, auch so voll sind von unseren Sorgen. Aber das Wort Gottes sagt, dass wir uns um nichts sorgen sollen und dass der Herr für uns sorgt. Et si par exemple il y a une personne morte ici parce qu'il n'a pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et puis on le met à côté de toi, la personne qui est vivante parce qu'elle a Jésus-Christ, on ne peut même pas voir une différence parce que la personne qui est morte s'est fait des soucis comme si toi la personne qui est vivante a aussi des soucis. Mais on doit savoir que Dieu nous dit qu'on doit s'inquiéter de rien et puis on ne doit pas aussi laisser notre cœur être troublé. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Please put one finger here or two fingers, then go to Matthew 6, please. Let's go to Matthew 6. We are still coming back to 2 Peter. Please, Matthew 6 from verse 25. Matthew 6. On va lire maintenant Matthieu 6, verset 25. He said, therefore I say unto you, take no thought for your life. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. If things work or not, it's not your business. Mm-hmm. Your business is you seeking. Mm-hmm. If things work or not, it's not glorifying you, but Him. Ob Dinge in deinem Leben funktionieren oder gut laufen oder nicht, sollte dich überhaupt gar nicht beunruhigen, sondern dein Fokus sollte allein Christus sein. Denn ob die Dinge funktionieren oder nicht funktionieren, es bleibt trotzdem Christus. Dans verset 25, on a écrit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Et c'est ça pourquoi on ne doit pas s'inquiéter de quelque chose dans notre vie. Si, même si les choses fonctionnent ou pas, ce n'est pas notre problème parce que la gloire est toujours donnée à Dieu et pas à nous. If you look at little children, babies, they are never worried about anything. I don't know. Wenn wir uns Babys oder Kleinkinder anschauen, dann sehen wir, dass die sich um nichts sorgen und überhaupt niemals besorgt sind wegen irgendwas. Et si on voit par exemple les enfants, on peut voir qu'ils sont jamais inquiétés. If they are wearing clothes or not, they don't even care. They are running up and down. Ob sie Kleidung tragen oder nicht, das interessiert sie überhaupt gar nicht. Sie taumeln rum und spielen und rennen rum, wie sie lustig sind. Amen. Et même si les enfants sont habillés ou pas, ils sont toujours joyeux. Même s'ils ont rien, physiquement, ils sont toujours dans la joie parce qu'ils sont des enfants qui ne se font pas des soucis. If things are going to work or not, they don't even know what. If anything, they don't know anything. How much more things are going to work or not? Ob Dinge laufen oder nicht. The problem with us is we know something, and that is why we are afraid if it will work or not. Amen. Mm-hmm. You are not able to know anything. Mm-hmm. Just like the children, the little children. Mm-hmm. Und Kinder machen sich auch keine Sorgen, ob Dinge laufen oder nicht, oder ob Dinge funktionieren oder nicht, weil sie überhaupt gar nicht dieses Verständnis haben und dieses Wissen haben, dass Sachen funktionieren sollten oder nicht. Aber weil wir so dieses Wissen oder voll sind von diesem Wissen dieser Welt, machen wir uns Sorgen, ob Dinge funktionieren könnten oder ob Dinge laufen könnten oder nicht. Aber wir sollten genauso denken wie die Kinder und zwar und sorglos sein. Et puis la raison pour laquelle Jésus-Christ nous dit de ne pas d'être comme des enfants, c'est parce que les enfants ne sont pas conscients si les choses vont marcher ou pas. Mais nous, parce que nous avons la connaissance de ce monde, et puis on considère toujours des choses. C'est ça pourquoi nous avons peur. C'est ça pourquoi on se demande si les choses vont marcher ou pas. Who worries about things will work or not is the parents. Mm-hmm. You have a parent, and that's your mother, that's your father, is Christ Jesus. Mm-hmm. Die einzigen, die besorgt sein sollten, ob Dinge laufen werden oder nicht, sind die Eltern dieser Kinder. Und du als Kind Gottes hast deine Eltern und deine Mutter und deinen Vater, und das ist Jesus Christus. Et les seuls gens qui se fait des soucis sont toujours tes parents, et puis tes parents sont Jésus-Christ, tes parents et ta mère et ton père et Jésus-Christ. Remember his word in Matthew 11. He said, come unto me, all you that labor. I will give you rest. Erinnert euch an, Matthäus 11, wo der Herr. He did not say seek education. He did not say seek wife. He did not say seek money. He said, seek me, come unto me, know me, and you will find rest. Amen. Erinnert euch an Matthäus 11, wo der Herr sagt, kommt zu mir, die ihr mühselig seid, und ich werde euch Ruhe geben. Und er hat nicht gesagt, geh erstmal zu deiner Bank oder geh erstmal irgendwo die anders Hilfe suchen, sondern er sagt, komm zu mir, weil er alles hat, was du brauchst, und er ist deine Ruhe. Et c'est ça pourquoi Jésus-Christ a dit, venez vers moi, vous qui sont inquiétés. Et c'est ça pourquoi on doit savoir que c'est pas un mari, c'est pas une femme, c'est pas l'argent, bien un travail qui peut nous donner la paix, mais c'est Jésus-Christ qui nous a dit que quand on vient vers lui, c'est lui la personne qui va nous donner le repos et la paix. And it means if we are not resting, it means we don't know him. Und wenn wir uns nicht ausruhen in ihm, dann bedeutet das, dass wir ihn nicht kennen. Et si tu peux pas te reposer en Jésus-Christ, ça signifie que tu ne connais pas. It means it is not about him alone in our life. Und es we still have the old you that you still pursue. Und es bedeutet auch, dass er nicht dein Alles ist in deinem Leben, sondern dass es noch eine andere Sache anscheinend in deinem Leben gibt, die du noch nachjagst, die noch, wo du noch dran nachtrachtest. Et ça signifie aussi que Jésus-Christ n'est pas ton numéro un dans ta vie, et puis qu'il y a toujours certaines choses que tu poursuis. In verse 25 of Matthew, he said, therefore I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat, or what you shall drink, nor yet for your body, what you shall put on. Is not the life more than meat, and the body more than raiment? Don't seek anything outside him alone should be your focus, please. Yeah. Trachte nach nichts, was außerhalb von Christus ist, denn Christus allein sollte dein Fokus sein. Et dans Matthieu 6, verset 25, on peut voir qu'on ne doit jamais chercher quelque chose d'autre que, sauf Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qu'on doit poursuivre. Adam did not look for who to marry. Adam hat auch nicht nach jemandem gesucht, den er heiraten kann. Comme aussi Adam, il n'a pas cherché une femme pour se marier. Amen. Mm-hmm. Because he did not even know anything marriage. Denn ihm war dieses Konzept von Since Ehe überhaupt gar nicht bewusst. Und deswegen ist es, sollte man sehr achtsam sein auf die Dinge, die man weiß, weil dann dieses Wissen dir auch zum Verhängnis werden kann. Et la raison pour laquelle Adam n'a pas cherché une femme, c'était parce qu'il ne connaissait pas le mariage. Et c'est ça pourquoi on peut voir que les choses qui nous donnent les problèmes sont les choses qu'on connaît. Si on connaît par exemple le mariage, on va continuer aussi à chercher un mari ou bien une femme ou bien un travail ou bien d'autres choses. Since you know if it is not Christ, we fight you. Wenn diese Dinge, die du weißt, nicht Christus sind, dann werden diese Dinge dein Christus in dir bekämpfen. Et si les choses que tu connais ne sont pas Jésus-Christ, là, ces choses-là vont te combattre. Praise the Lord. Amen. Adam did not know anything, wife. It was God that said, you need a helper, a helpmeet. You need somebody. Allow him to tell you, you need somebody. Amen. Not you looking for anybody. Und bei Adam sehen wir, dass seine Gedanken sich überhaupt gar nicht um eine Frau oder einen Partner gedreht haben. Der Herr war es, der zu Adam gesagt hat, es ist nicht gut, dass du allein bist und ich gebe dir jemanden. Und wir sollten zulassen, dass der Herr derjenige ist, der uns auf die Dinge aufmerksam macht und uns diese Dinge auch gibt. Et je me répète encore, Adam, il ne connaissait pas quelque chose sur une femme ou bien sur le mariage. C'était Dieu qui a dit, c'est pas bon que l'homme soit tout seul. Et c'est après là, Dieu a donné à Adam une femme. Et c'est ça pourquoi aussi avec nous, on ne doit pas considérer les choses mondaines, mais seulement chercher Jésus-Christ, parce que c'est lui qui va prendre soin de nous et puis nous donner ce que nous avons besoin. You cannot look for somebody and look for Christ at the same time. Denn it doesn't work that way. Denn du kannst nicht you are seeking both. Nach Menschen you suchen. Go to Matthew. You say Matthew 6, verse 24. Mm-hmm. No man can serve two masters. Mm-hmm. You cannot pursue two rats at the same time. Mm-hmm. Denn du kannst nicht nach Menschen suchen oder nach Dingen suchen und gleichzeitig nach Christus suchen und deinen Fokus auf Christus haben, denn das wird nicht möglich sein. Denn das Wort Gottes sagt es auch, dass du kannst nicht zwei Herren dienen. Et on doit savoir qu'on peut pas poursuivre deux choses, mais deux personnes. Tu peux pas poursuivre Jésus-Christ et puis poursuivre aussi un mari ou bien une femme. Tu peux pas poursuivre l'argent ou bien et au même moment aussi Jésus-Christ. C'est ça pourquoi Matthieu nous dit qu'on peut pas servir Dieu et l'argent. On peut pas pour oui un maman par exemple. Amen. Amen. You cannot seek to pass and seek Christ at the same time. Tu kannst to pass your exam. Your exam occupy your heart. You cannot seek your exam, seek to pass and seek Christ at the same time. Du kannst beispielsweise nicht danach trachten, deine Prüfung zu bestehen und deinen Fokus darauf haben, deine Prüfung zu bestehen und gleichzeitig deinen Fokus auf Christus zu haben, denn dein Fokus und dein Herz wird voll sein von diesem Willen, bestehen zu wollen und du wirst dann wahrscheinlich Überstunden machen, um zu lernen und wirst die ganze Nacht durchmachen, um zu lernen, aber dein Herz ist dann nicht mehr voll von Christus, denn dein Herz wird sich für eine Seite entscheiden müssen. Et tu peux pas aussi poursuivre Jésus-Christ et puis chercher aussi à passer tes examens parce que tu vas toujours choisir une côté et c'est ça pourquoi un côté tu vas toujours choisir un côté, c'est ça pourquoi tu dois maintenant choisir Jésus-Christ complètement pour pouvoir avoir ta concentration sur Jésus-Christ. Amen. Amen. You know, you cannot meditate on the doctor's report and meditate on Christ at the same time. It doesn't work that way. Amen. Und du kannst auch nicht sagen, ich fokussiere mich auf Christus und gleichzeitig dich aber auf diesen Arztbericht fokussieren, wo eine Diagnose draufsteht über deine Gesundheit. Du kannst dich nicht auf beides fokussieren. Das ist nicht möglich. Et c'est comme ça aussi, tu ne peux pas te concentrer sur Jésus-Christ, mais aussi commencer à méditer sur, par exemple, le rapport du docteur, ou bien que tu commences à considérer les diagnoses qu'on t'a données. You cannot focus on Christ and focus on your future at the same time. And you know, meditating on your future and Christ at the same time, it doesn't work that way. Christ must be everything. In that even that future that you are meditating on is already Christ. That you know the report, the results you are already meditating on, that you are planning to pass. You are working hard to pass, it's already Christ. And that's why it must be Christ alone. Und du kannst auch nicht sagen, ich habe meinen Fokus auf Christus und meditiere auf Christus und gleichzeitig die ganze Zeit dir Sorgen machen um deine Zukunft und wie deine Zukunft aussehen wird. Das ist nicht möglich. Denn du musst zulassen, dass deine Zukunft Christus ist. Genauso wie deine Prüfung und deine Gesundheit, dass diese Dinge Christus sind. Et tu ne peux pas aussi poursuivre Jésus-Christ et aussi au même temps poursuivre ton avenir ou te faire des soucis sur ton avenir. C'est ça pourquoi tu dois savoir que tout qui concerne ton avenir, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est ça pourquoi tu dois avoir seulement ta concentration sur Jésus-Christ. Et puis cet avenir que tu vois, ça va, c'est aussi dans la main de Dieu. You know what the Lord has for you. No result or reports can give it to you. Denn das, was der Herr für dich hat, das kannst du nicht erreichen durch, also es kann dir kein irdisches Prüfungsergebnis, kann dir kein irdischer Ehemann, kann dir keine irdische Zukunft, die du hier ausmalst, kann es dir geben. Denn das, was Christus für dich hat, das übersteigt alles, was diese Welt dir geben kann. Et ce que Dieu, ce que Jésus-Christ peut te donner, il n'y a aucun rapport, aucun examen, aucun examen ou bien aucune personne qui peut te donner cette chose. Tout ce que Dieu peut te donner, ça surpasse même ce que le monde peut te donner. Praise the Lord. Amen. Amen. What he have for you, no result, no report can give it to you. The earlier you know that, the better for you. No you can give it to you. No man is coming. It is He Himself. That's why He said in 1 Corinthians 2, I have not seen, nor ear. There's no result. You know, we fight to have the result that ears have heard, that I have seen. I don't know if you get it. Und das, was Christus für dich hat, das kann dir kein Prüfungsergebnis, kann dir keine Person, kann dir kein Mensch, das kannst du dir selbst noch nicht mal geben, sondern das, was Christus für dich hat, ist das, was das Natürliche übersteigt, weil das Wort Gottes sagt, dass was kein Auge gesehen und was kein Ohr gehört hat, das ist das, was der Herr für uns hat. Und oftmals konzentrieren wir uns darauf, Prüfungsergebnisse zu haben, die man aber schon gesehen hat und die man schon gehört hat. Und Dinge zu erreichen, die man schon gesehen hat und die Ohren schon gehört haben. Aber das, was Christus für uns hat, ist das, was diese Welt übersteigt. Und das ist das, was er für uns hat und für uns haben möchte. Et la Bible nous dit que ce que Dieu a pour les enfants de Dieu, il n'y a aucun œil qui a vu et puis aucune oreille a entendu ce que Dieu a pour les enfants de Dieu. Et c'est ça pourquoi on ne doit jamais poursuivre les choses qui sont mondaines, parce que ça semble comme si on cherche toujours les choses que le monde a déjà vues, ou bien qu'il y a le monde qui a déjà, ou bien les choses que le monde a déjà écoutées. Mais Dieu a des choses célestes, les choses surnaturelles que le monde n'a pas encore vues. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if you look at even the three Hebrew boys, no eye have seen what the Lord did for them. Mm-hmm. You know, somebody can deliver you before the fire, but not inside the fire. Mm-hmm. The fire that burned those even that threw them there. Are you getting it? Mm-hmm. You know, I have not seen. Only we always expect what I have seen. And that's why you are... For you to be there, once you are there, you know you are there. Mm. You will not expect what they expect. Wenn wir uns beispielsweise an die Geschichte von den drei hebräischen Jungs erinnern, dann sehen wir auch, dass das eine Geschichte war, dass kein Auge gesehen und kein Ohr jemals gehört hat, weil man oft hört, dass Leute aus einem Feuer herausgerettet wurden, aber dass Menschen innerhalb eines Feuers gerettet wurden, hat man noch nie gesehen und noch nie gehört. Und selbst die Menschen, die drei hebräischen Jungs in das Feuer reingeworfen wurden, wurden verbrannt, aber die drei blieben am Leben und das wegen Christus. Und genau diese übernatürlichen Dinge hat er auch für unser Leben geplant. Aber oftmals wollen wir oder erwarten wir diese Dinge, die die Menschheit bereits gehört hat oder die Menschheit bereits gesehen hat. Und das zeigt uns auch, dass wir geistig noch nicht an dieser Ebene und diesem Level angekommen sind. Erst wenn du wirklich frei bist von diesen Erwartungen, dann bist du erst da angekommen, wo der Herr dich haben möchte. Et on peut se rappeler aussi à l'histoire des trois Hébreux qui ont été jetés dans le feu. Et c'est aussi une situation où la Bible nous dit qu'aucun œil a vu et aucun oreille a écouté, parce que il y a des gens qui ont déjà vu que les gens ont été sauvés du feu, mais il n'y a pas des gens qui ont vu que après avoir été jetés dans le feu, que tu es toujours vivant. Mais le problème est que nous, les enfants de Dieu, nous avons des problèmes à croire ces choses, parce que nos pensées et notre foi sont toujours limitées, c'est toujours mondaine et terrestre. C'est ça pourquoi on doit faire tout pour arriver à la position spirituellement où on commence à attendre les choses qui sont impossibles pour l'homme, mais possibles à Dieu. Praise the Lord. Amen. Our prayer should be, Father, help us to be in the level you want us to be. Help us to be there. That level that you want me to be. Unser Gebet sollte sein, Vater, hilf mir, dieses Level und dieses Niveau zu erreichen, wo du mich haben möchtest. Dort möchte ich ankommen. Et notre prière doit être, Seigneur, aide-nous, ou bien aide-moi que je sois dans la position où tu veux que je sois. Praise the Lord. Amen. If you look at the three Hebrew boys again. Amen. Amen. The Bible said, you know, their body never smells smoke. No smoke. There was, they moved their body, you know. They did not rush them to the hospital. Mm-hmm. That they were burned. Multiple half burned. One quarter burned. Are you getting it? Mm-hmm. And their body, there was nothing like smoke. So clean and clear. Amen. in we should pray that the Lord should help us to be in that level He wants us to be. In dem Beispiel von den drei hebräischen Jungs lesen wir auch, dass die Männer, nachdem sie aus dem Feuer rausgekommen sind, dass ihre Haut und ihre Kleidung nicht mal nach Brand gerochen haben, dass nichts von ihnen verbrannt war und sie noch nicht mal nach Rauch gerochen haben. Und das ist dieses übernatürliche, dieser übernatürliche Level und diese übernatürliche Ebene, wo der Herr uns haben möchte. Und dieses Level sollen wir auch in Christus erreichen. Et si on lit encore l'histoire de trois hébreux, on peut voir qu'après avoir sorti du feu, que leur corps ne sentait même pas de la fumée et puis ils n'étaient pas aussi brûlés. Donc ça montre qu'ils étaient déjà dans un niveau spirituellement très haut, et c'est ça pourquoi on doit aussi prier que notre niveau soit aussi, qu'on commence à grandir dans notre foi. We cannot continue to think like them. You know, to love what they love and hate what they hate. Mm-hmm. To desire things that they desire. Mm-hmm. Are you getting it? To compare ourselves to them. To want to have what they have. Mm-hmm. And then the Lord walking in us and walking through us. It doesn't work that way. Mm-hmm. Then we can nicht be blind towards them. Mm-hmm. Completely. Don't see them. Don't see what they have. Denn wir können nicht mehr. What they have should be a taboo for you. You know what is a taboo? Forbidding. Denn wir können nicht mehr so denken wie die Menschen dieser Welt, und wir sollten aufhören, dieselbe Denkweise zu haben wie sie und nach den Dingen zu trachten, die sie haben, und uns zu vergleichen mit den Menschen dieser Welt, weil es eine Sache ist, die ein Tabu sein sollte für uns, eine Sache, die verboten sein sollte für uns. Und der Herr möchte auch nicht mehr, dass wir in diesem Level agieren, sondern er möchte, dass wir ein höheres Level erreichen, indem wir weg, frei sind von diesen Gedanken dieser Welt und das Level erreichen, dieses übernatürliche Level, in der er uns haben möchte. Et c'est très important qu'on arrête à penser et à agir comme le monde le fait, parce que très souvent, il n'y a pas une différence entre le monde et puis entre les enfants de Dieu. C'est ça pourquoi on ne doit jamais désirer ce que le monde désire, on ne doit jamais considérer ce que le monde considère, et on ne doit aussi jamais marcher selon les principes de ce monde. On doit toujours marcher selon les principes de Dieu, puis sortir de cette pensée humaine et puis mondaine pour pouvoir maintenant être complètement en Christ, pour que Dieu soit aussi capable à travailler à travers de nous et aussi de travailler en nous. Parce que si nous sommes toujours remplis de principes de ce monde, comment on peut attendre que Dieu travaille en nous et puis à travers de nous si on ne sommes pas en lui? Si nous ne sommes pas en lui. You know, the money they have in their account, people can count them. Amen. Mm-hmm. And people can see them. You can see it, you can count them. But no one can count Jesus. Amen. What you have is uncountable. Amen. Amen. Das, was die Menschen dieser Welt beispielsweise in ihrer Bank haben, das Vermögen, das sie in ihrer Bank haben, man könnte es zählen, man könnte es leicht zählen. Es wird vielleicht Tage dauern, vielleicht Wochen, aber man kann es aufzählen. Aber das, was du in Christus hast, ist absolut unzählbar. Und das, was du in Christus hast, ist von weitaus mehr wert als das, was die Menschen dieser Welt haben. Et tout ce que le monde possède, soit c'est l'argent ou bien tous les biens, on peut toujours les compter, on peut compter combien de l'argent ils ont. Mais nous avons Jésus-Christ, puis personne ne peut compter Jésus-Christ. Verse 24 of Matthew 6, it says, no man can serve two masters. Matthäus 6:26 sagt, keiner kann zwei Herren dienen. Matthieu 6, verset 24, nous dit, nul ne peut servir deux maîtres. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Then he now said in verse 25, allow me to be your focus, me alone. Mm-hmm. For verse 25. Und 25 sagt uns der Herr, lass zu, dass ich allein dein Fokus bin. Et dans verset 25, Dieu nous dit que permet que moi, seulement moi, soit. Et permet que seulement moi, que je sois seulement la personne qui, tu vois. He said, therefore I say unto you, take no thought for your life. How this the future is going to be. Mm-hmm. How things are going to, you know. People calculate the life that they will never even get to. Mm-hmm. Before they get there, they're already in their grave. Mm-hmm. Are you getting it? Yeah. They calculate things that, you know, like that man in Luke 12. That had, you know, that was having abundance. The field, you know, the crops, there were so much that he said, ah, I will build this, I will build that. But the Lord said, it is over. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. He said, therefore I say unto you, take no thought for your life. What you shall eat, or what you shall drink, or yet for your body, what you shall put on. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. If we believe him, we will. We will obey him and not take thought of any of those things. Wenn wir den Herrn wirklich glauben würden, was er hier in Vers 25 sagt, dann würden wir ihn auch nicht in Frage stellen und würden uns keine Sorgen machen um unser Leben und keine Sorgen machen, was der Morgen bringt und was die Zukunft bringt. Et dans verset 25, encore on peut lire où, là, où Jésus-Christ nous dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie » et ça nous montre qu'on ne doit jamais s'inquiéter pour... Le jour qui suit ou bien pour notre jour pour nos vies en général, parce qu'il y a aussi des versets bibliques où il y a un homme qui veut construire des maisons, il a des projets différents pour l'avenir, mais Dieu a dit tu peux pas, tu sais même pas ce qui va t'arriver à l'avenir. Et c'est ça pour qu'on doit voir seulement Jésus-Christ et puis jamais s'inquiéter, puis faire tout de croire Jésus-Christ, parce que si on croit Jésus-Christ, on fait confiance en lui, on va jamais s'inquiéter de quelque chose. Et puis on va aussi obéir à Matthieu 6 verset 25. He said, it's not the life more than meat, and the body than raiment. It's somebody that is alive that can eat. Mm. It's somebody that is alive that can put on clothes. Amen. Life is greater than everything here on earth. And that life, you know who your life is. Mm. Christ is your life. Amen. Amen. Steht, ist nicht das Leben mehr als die Speise und das Leib mehr als die Kleidung. Das heißt, das Leben ist mehr als alles, was es hier auf dieser Erde gibt. Und wir wissen, wer unser Leben ist, nämlich Christus Jesus. Et dans verset 25, on a aussi écrit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Et ça nous montre que la vie est plus grande que la nourriture ou bien le corps. Et on sait qui est notre vie. Et puis cette vie, c'est Jésus-Christ. He said in verse 26, behold the fowls of the air. Verse 26. For they sow not, neither do they reap, nor gather into barns. Yet your heavenly Father, the only true Father that you have. Euer himmlischer Vater, er ist der einzig wahrhaftige Vater, den ihr habt. Verse 26 nous dit que notre Père Céleste est le seul Père que nous avons. Your heavenly Father. Your Father, your everlasting Father, the Father that continues to be your Father forever. Dein himmlischer Vater, dein einzig wahrer Vater, der auch auf ewig dein Vater bleibt. Et on a écrit ton Père céleste, donc ton Père qui est éternel et puis qui restera ton Père pour toujours. Some of us don't have any Father any longer here on earth. Amen. The natural Father. Amen. But if you have, it's a matter of time. Amen. Because you know you only have one Father, Heavenly Father. Look at it here. Einige von uns haben vielleicht keinen irdischen Vater mehr hier auf der Welt, aber selbst diejenigen, die noch einen irdischen Vater hier haben, bei denen ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis der irdische Vater diese Erde auch verlassen wird, aber der himmlische Vater, von dem hier gesprochen wird, unser himmlischer Vater ist der, der ewiglich lebt und der da ist. Et il y a certains entre nous qui n'ont plus de père naturel, ou bien même si tu es une personne qui a toujours ton père ici sur terre, c'est seulement une question de temps jusqu'à ce que tu vas plus avoir ton père, ou bien s'il va te rejeter, ou bien va mourir, ou bien t'abandonner. Mais Jésus-Christ, c'est lui ton Père céleste qui est là pour toujours. If even they are still here on earth, those your fathers, amen, they are not your true father. Your true father is your heavenly father. Und selbst all diese ganzen irdischen Väter sind gar nicht deine wahrhaftigen Väter. Dein wahrhaftiger Vater ist einzig und allein dein himmlischer Vater. Et même si ton père est toujours vivant, tu dois savoir il n'est pas ton vrai père parce que c'est seulement Dieu qui est ton père. Dieu est le seul père que tu as. He said, your heavenly father, not your earthly father, feeding them. Und hier steht, euer himmlischer Vater ernährt sie und nicht euer irdischer Vater, der sie ernährt. Et on a écrit, votre père céleste les nourrit et pas votre père terrestre les nourrit. Jesus never separates you from him. Und Christus trennt dich nicht von ihm. Et le Christ, il ne te sépare jamais de lui-même. He says here that we have the same father. Father, his own father is our father. Denn er sagt hier, dass wir denselben Vater haben, denn er hat den himmlischen Vater und wir haben auch diesen himmlischen Vater. Das heißt, er trennt uns nicht von ihm. Et puis ici nous montre que nous avons le même père parce qu'il dit que lui il a aussi un père céleste et puis nous avons un père céleste et puis c'est le même père parce qu'il ne sépare jamais de lui. Remember John 8, he called their father the devil. He said we don't have the same father. Erinnert euch an Johannes 8, wo Jesus Christus wählt. But here he's saying to you that you and me and him, we have the same father. Amen. Is that not a privilege? Is that not a joy that is so wonderful that there's no end to it? In Johannes 8 sagt der Herr zu den Pharisäern, dass der Teufel ihr Vater ist. Aber hier in Vers 26 sagt der Herr, dass wir einen himmlischen Vater haben, und zwar denselben Vater, den er hat. Und welch eine Freude ist es zu wissen, dass wir denselben Vater haben und dass er uns gleich sieht mit ihm selbst. Et dans Jean 8, on peut lire comment Jésus-Christ dit aux pharisiens que leur père est le diable. Mais ici, il nous dit que nous avons le même père céleste. Et puis ça doit vraiment nous aider à être dans la joie et, puis être, et de savoir que c'est un privilège d'avoir le même père avec Jésus-Christ lui-même. He said, are you not much better than they, the fowls and the air, amen, the birds? Are you not better? He created you in his own image. Amen. Und seid ihr nicht viel mehr wert als die Vögel, denn er hat euch nach seinem Ebenbild erschaffen. Et puis Jésus-Christ nous dit, ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux, parce que vous êtes créés par l'image de Dieu. He gave birth to you. He did not give birth to the birds. Denn er hat dich geboren, er hat die Vögel nicht geboren, sondern er hat dich geboren. Et puis on doit savoir que Jésus-Christ il t'a mis au monde, il n'a pas mis les oiseaux au monde. Praise the Lord. In verse 27, it says, which of you, by taking thought, can add one cubit unto his stature? Verse 27. Your worries. Amen. How will know you that worry so much? He said, he can do nothing. It will only destroy you. There's no help in worry. Und in Vers 27 lesen wir auch, dass deine Sorgen und dass die Tatsache, dass du dir Sorgen machst, das hilft dir nicht. Noch ganz im Gegenteil, es wird sogar dafür sorgen, dass es dich zerstört. Et dans Vers 27, on a écrit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Donc ça nous montre que si on se fait toujours des soucis, on s'inquiète des choses, ça va nous détruire. Satan love worries. Der Satan liebt es, liebt Sorgen, liebt es, dass die Menschen sich sorgen. Et le diable, il aime quand il voit que les enfants de Dieu s'inquiètent. He's very, very active in worries. Er ist sehr aktiv darin, Sorgen zu verbreiten. Et puis, il est très actif quand il s'agit de soucis. It doesn't take, you know, you have to know when Satan is working in your life. When you are worried, you know Satan is working. Und ihr solltet bewusst sein, wann der Satan in deinem Leben agieren möchte oder versucht zu agieren. Wenn du beispielsweise dir Sorgen machst. Wenn du dir beispielsweise Sorgen machst, dann weißt du, dass der Satan gerade am Werk ist. Genauso wie wenn er wenn Leute von ihm besessen werden, dann weißt du auch, dass der Satan am Werk ist. Et tu dois savoir quand le diable il commence à travailler dans ta vie, il travaille dans ta vie quand tu te fais des soucis, donc ça montre aussi que tu es possédé. Amen. You know, once you are worried, you want to bring solution. That's it. His own solution. Because you have his own solution to whatever problem you believe you have. The only one problem you should have is not to leave Christ. Und sobald der Satan merkt, dass du besorgt bist und dass du dir Sorgen machst, wird er versuchen, mit seiner Lösung zu dir zu kommen und dir Lösungen vorzuschlagen, die von ihm kommen. Aber die einzige, das einzige Problem sozusagen, was wir haben sollten, ist, dass wir Christus nicht verlassen wollen und dass wir niemals Christus verlassen werden. Et quand le diable vient dans ta vie avec des soucis, va aussi amener des solutions différentes. Et puis, on doit savoir que toutes ces solutions sont toujours mauvaises parce que ça vient du diable directement. Et notre seul souci doit être qu'on ne quitte jamais Jésus-Christ. Satan have many ways that seem right unto a man. Mm-hmm. But the end thereof is always dead. Und der Satan hat many ways. Und der Satan hat viele Wege, die er den Menschen unterbreiten kann, die für den Menschen auch als richtig angesehen werden könnten und die für den Menschen als richtig erscheinen. Aber diese Wege führen letztendlich zum Tod und zum Verderben. Et le diable, il a beaucoup de chemins qui semblent bien, mais la fin de ces chemins sont toujours la mort. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. In verse 28, he said, and what take ye thought for raiment? Consider the lilies of the valley, of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. The wealth of Solomon, the wealth of the best, yes, is greater than the wealth of Solomon. That's what the Lord is saying here. Und hier gibt uns der Herr zu verstehen, dass die Herrlichkeit und die Schönheit, die die Lilien haben, dass es die Herrlichkeit von Salomo sogar übersteigt. Et dans verset 28 à 29, Jésus-Christ nous montre que la gloire et la beauté de tous les lits a surmonté même la gloire de Salomon. Praise the Lord. Amen. Then in verse 30, he said, wherefore, if God so clothes the grass of the field, verset 30, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Therefore, take no thought, saying, I don't know if we have time to speak, talk about going to say words, your words. What you say, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewith shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. You see what they seek? Mm. They seek for their future. Verset 31. You seek to believe your future. That is Christ Jesus. You seek to believe Christ. Amen. That's all. They seek to pass. You are not different from them. They seek to pass, you seek to pass. They seek to have good report, you seek to have. What is the difference? You cover it with Jesus. That's all. Und in Vers 31 sehen wir, worum sich die Heiden Sorgen machen und was sie sagen und die Dinge, die sie im Kopf haben. Und es ist eine Schande, dass Kinder Gottes sich genau um dieselben Sachen Sorgen machen. Sie sorgen sich um die Zukunft und du sorgst dich um die Zukunft. Sie sorgen sich über ihre Prüfungen und ihre Prüfungsergebnisse. Du sorgst dich über deine Prüfungsergebnisse. Und was für einen Unterschied macht es, wenn du mit denselben Sorgen dieser Welt es einfach nur mit Jesus verkleidest? Et à partir du verset 31, on peut lire où Jésus-Christ nous dit ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait ce que vous en avez besoin. Donc ça nous montre aussi que très souvent on cherche ce que les païens cherchent. On cherche à passer nos examens, on cherche à avoir des bons rapports, mais tout ça, on couvre ça avec Jésus-Christ, bien que dans l'intérieur de ces choses, il n'y a pas une différence entre le monde et nous. You know, the Bible said that we should seek no wife, seek not husband. Don't seek things. It said, for after all these things do the Gentiles seek. They see things. For your heavenly Father knows that you have need of all these things. Und wir wissen, dass das in dem Wort Gottes auch steht, dass wir nicht nach einem Ehemann oder einer Ehefrau trachten sollen und danach suchen sollen. Und genau das machen die Heiden. Sie trachten danach, einen Partner zu haben und suchen nach ihren Partnern und suchen nach Erfolg auf dieser Welt. Aber in Vers 32 steht, nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Et Dieu nous dit aussi qu'on ne doit jamais chercher un mari ou bien une femme parce que ce sont toutes les choses que les païens cherchent. Mais Dieu, il sait que nous avons besoin de ces choses, mais il veut d'abord qu'on cherche seulement Jésus-Christ et pas des choses mondaines. Praise the Lord. Amen. If you look at here, it says, your heavenly Father knows that you have need of all these things. Just like he knew that Adam needed somebody. Mm-hmm. Are you getting it? No, it's not different. People want to say it's different. Yeah, now you can choose. You can just go and be looking for. Mm-hmm. Here Jesus is saying, your Father knows. Just like he knew them, that Adam is time. Mm-hmm. Adam, I know what you need now. Adam did not even know what he needed. Mm-hmm. But his Father knew what he... Are you getting it? Mm-hmm. Und in Vers 32 lesen wir das. Unser himmlischer Vater weiß, dass wir das alles benötigen, genauso wie der Herr wusste, dass Adam eine Frau an seiner Seite benötigt. Es war nicht so, dass Adam nach einer Frau getrachtet hat und nach einer Frau gesucht hat. Er wusste noch nicht mal, dass er diese Sache benötigt, sondern der Herr weiß, dass er diese Sache benötigt, genauso wie er es in unserem Leben weiß. Er weiß, was wir benötigen und er hat es Adam zu seiner rechten Zeit gegeben. Und auch wir sollten zulassen, dass der Herr es ist, der uns darauf aufmerksam macht, was wir benötigen und was wir brauchen, und dass er es zu seiner Zeit uns gibt. Et quand on lit l'histoire d'Adam, on peut voir que ce n'était pas Adam qui cherchait une femme, mais qui a trouvé Ève, mais c'était Dieu qui a donné Ève à Adam, parce que Dieu savait ce que Adam a besoin. Et très souvent, on peut voir que les gens ont changé le système de Dieu, puis ils commencent à chercher, les gens commencent à chercher des femmes, des hommes pour se marier, et puis ils disent que bon, le temps d'Adam, ça change, le temps d'Adam et le temps d'aujourd'hui, c'est plus la même chose. On doit savoir que Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc ça montre qu'on ne peut jamais chercher un homme ou bien une femme et penser que ça vient de Dieu, mais c'est Dieu qui est la personne qui peut te donner ce que tu as besoin. You know, here he said, your heavenly Father, you know, should know your need, and not you. You know your need. Und dieser Vers zeigt uns auch, dass unser himmlischer Vater allein wissen sollte, was wir benötigen, und nicht, dass wir selber wissen, was wir zu brauchen scheinen, und uns selber sozusagen. Just like babies don't know their need. Yeah. Only their parents that know their need. Genauso wie kleine Kinder auch nicht wissen, was sie benötigen, sondern die Eltern wissen, was diese Kinder benötigen. Et c'est ça pourquoi tout ce qu'on a lu ici dans Matthieu 6, ça nous montre que Dieu, il sait très bien ce que nous avons besoin. On doit être comme les enfants qui ne se rappellent pas des choses, mais qui font confiance à leur père, parce que c'est Dieu qui sait ce que nous avons besoin. No wonder, he said in Matthew 18, until we are like these children, we are not there. Kein Wunder, dass der Herr in Matthäus 18 gesagt hat, dass wir so wie kleine Kinder sein sollen, um im Himmelreich Gottes anzukommen. Et c'est ça pourquoi on peut lire dans Matthieu 18 que Jésus-Christ nous a dit, si nous ne sommes pas comme des enfants, nous ne sommes même pas arrivés. Then in verse 33, he now told us what to seek. Und in Vers 33 sagt er uns, wonach wir suchen sollen, nach dem, wonach wir trachten sollen. Et Matthieu 6, verset 33 nous montre ce qu'on doit chercher. He said, but you seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Don't seek all these things, seek Christ. Those things, they are jara, they are gift. They should seek you, and not you seeking them. Sucht nicht nach all diesen Dingen, die die Menschen dieser Welt trachten, sondern habt deinen Fokus allein auf Christus, und all die Sachen werden euch sozusagen suchen. Denn all diese Dinge sind Geschenke des Herrn und werden automatisch zu dir kommen. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, ça nous montre que notre priorité doit être Jésus-Christ. Après, toute autre chose, il va nous ajouter. They are so occupied with what they are occupied with, their age, their time. Everything he controls. Aber unsere Gedanken better grow out of it. The heaven hates it. Aber unsere Gedanken heaven hates it and he does not want it at all. Heaven always sees Christ alone. Und wir sind traurigerweise aber voll von den Dingen, womit die Menschen auch voll sind und sorgen uns um die Dinge, um sich die Menschen auch sorgen. Um unser Alter, um die Zeit, um die Zukunft, was andere Menschen denken, what they are having. Man vergleicht this one is sich. Getting it. It's almost getting it. It's almost und der eine hat's und ich hab's noch nicht und wie kann das sein? Und wir sollten wirklich aufhören, immer noch in diesem Level zu sein, dass man immer noch so weltlich gesinnt sind und so denkt wie die Menschen dieser Welt, weil der Himmelreich hasst es, Kinder Gottes zu sehen, die immer noch weltlich gesinnt sind, die immer noch dasselbe Gedankengut, dasselbe Verhalten haben wie die Dinge dieser Welt. Und wir sollten aus diesem Level wirklich herauswachsen. Et puis, on doit savoir que Dieu déteste quand il nous voit être occupés avec les choses de ce monde. Nous sommes occupés avec notre âge, nous sommes occupés avec le temps, avec les biens de ce monde. Et c'est pas le principe de Dieu parce que le royaume de Dieu ne veut pas qu'on soit occupé avec ce que le monde est occupé. Praise the Lord. Amen. You know, we want to tell him our age. You know your age more than you know your age. Und wir wollen dem Herrn sozusagen nochmal daran erinnern, wie alt wir sind und dass die Zeit langsam rast. Aber ihm ist dein Alter bewusst ihm ist auch die Zeit bewusst, denn er steht über die Zeit und du solltest stolz sein auf dein Alter und nicht danach trachten oder nachschauen, was dir alles noch fehlt. Et très souvent, on veut toujours rappeler Dieu à notre âge pour lui dire, ah, regarde, j'ai par exemple 26 ans, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, comme si Dieu ne sait pas, il ne connaît pas ton âge. Your age is Christ. Denn dein Alter ist Christus. Mais ton âge est le Christ, tu dois être fier de ton âge. Und sei stolz auf dein Alter. Don't be ashamed of your age. Schäme dich nicht für dein Alter. N'aie pas honte de ton âge. Don't be afraid of the time. The time is going. Und mach dir keine Sorgen um die Zeit, dass die Zeit läuft und dass die Jahre vergehen und sorg dich nicht um die Zeit, sondern erinnere dich daran, dass der Herr über die Zeit steht. Et ne t'inquiète pas du temps, ne t'inquiète pas que les années sont très dépassées ou bien que tu es maintenant plus âgé, ça doit pas t'intéresser. He said we should have one fear of not believing him, and not fear of the time is going. Denn wir sollten nur eine Sorge haben, und zwar die Sorge, dass wir ihm nicht glauben. Et il y a seulement une crainte qu'on doit avoir, et puis c'est la crainte de ne plus croire Jésus-Christ, et pas la crainte du temps. Praise the Lord. Amen. Then in verse 34, it says, take the effort, no thought, for the morrow. For the morrow shall take thought for the things of itself. Suffice it unto the day is the evil thereof. Every day have their own problem. Marriage have its problem. Everything have their problem. Have your children. Once you have children, there's always problem that follow you. Everything. You better allow Christ to be your focus. Alles auf dieser Welt hat seine Probleme. Der Tag hat seine eigenen Probleme. Ehen haben Probleme. Kinder haben Probleme. Alles, was du überhaupt auf dieser Erde erreichen kannst oder jedes Level, was du erreichen kannst, bringt seine Probleme mit. Good job. Wenn du einen guten Job hast, dann wirst du auch Problemen begegnen. Wenn du heiratest, wirst du Probleme begegnen. Wenn du Kinder bekommst, wirst du Probleme begegnen. Alles bringt seine Probleme mit sich. Und deswegen sollten wir uns darauf verlassen, dass unser Fokus immer Christus ist und immer Christus bleibt. Et verset 34 nous montre que chaque jour a son propre problème. Si tu es marié, cette mariage amène aussi ses propres problèmes. Si tu as des enfants que tu as désirés pour des années, ils vont aussi t'amener des problèmes différents, même si tu as ton travail, ton argent, ta maison, tout ce que tu as désiré avant, ça va toujours amener aussi ses propres problèmes. C'est ça pourquoi tu as toujours désiré Jésus-Christ, puis avoir ta concentration complètement à Jésus-Christ. The voice that you have to listen to is the voice of the truth. Die Stimme, der du gehorchen solltest, ist die Stimme der Wahrheit. Et la seule voix que tu dois attendre, c'est la voix de la vérité. Wir gehen zurück zu 2. Petrus 1. On rentre à 2 Pierre 1. Vers 16, this time, please. Vers 16. Verset 16. It says, for we have not followed cunningly devised fables when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ. But we are eyewitnesses of his majesty. For he received from God the Father honor and glory. When there came such a voice to him from the excellent glory, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Verse 18. And this voice which came from heaven we heard when we were with him in the holy mount. Praise the Lord. Amen. Peter was also there. Amen. Amen. Then in verse 7, verse 19. Verse 19. We have also a more assured word of prophecy. Whereunto you do well that you take heed, as unto a light that shineth in dark place, unto the day dawn, and the day star arise in your heart, knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in old time by the will of man, then but holy men of God speak as they were moved by the Holy Ghost. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The voice we have to listen to is the voice of the truth. Die Stimme, die wir hören sollten und die wir nachfolgen sollten, ist die Stimme der Wahrheit. Et la voix qu'on doit entendre, c'est la voix de la vérité. What Christ called the truth. Das, was Christus die Wahrheit nennt. C'est que Dieu le Christ appelle la vérité. Amen. It is only the truth that Satan cannot manipulate. Denn es ist einzig und allein die Wahrheit. All others, it will change everything. Denn es ist einzig und allein die Wahrheit, die der Satan nicht manipulieren kann. Alles andere kann er verändern. Parce que c'est seulement la vérité que le diable ne peut pas manipuler. Toute autre chose, le diable peut toujours manipuler. If you are looking for audible voice, a voice from heaven, Satan has a voice from anywhere to give you. Wenn du nach einer, to speak to your ears. Wenn du nach einer hörbaren Stimme suchst und Ausschau hältst, kann dir der Teufel auch diese hörbare Stimme geben und zu dir gewisse Sachen und gewisse Worte aussprechen. Et si tu cherches une voix que tu peux entendre clairement, là le diable est aussi capable à te donner, mais de révéler toutes les voix. On peut le voir clairement aussi dans la religion. If you are looking for signs, Satan have a lot of signs. More signs, a lot of signs to show to you, to tell you that you are in the right track, that you are going to get what you desire. Like, you know, people look for signs, they look for wonders, they look for something that is a proof for them. Allow the truth to be enough. Amen. Und wenn du auf der Suche nach Zeichen bist oder nach Wundern bist, dann kann der Teufel dir ebenfalls Zeichen geben und dir damit versuchen, weiß zu machen, dass du auf dem richtigen Weg bist, aber dieser Weg wird dich am Ende des Tages ins Verderben führen, weil es viele Leute gibt, die nach Zeichen suchen und nach Wundern suchen und nach einer Stimme suchen. Aber lass zu, dass die Wahrheit von Christus dir allein genügt. Il y a aussi beaucoup de gens qui cherchent pas seulement de voix audible, mais aussi des signes différents ou des miracles. Puis on doit savoir que le diable a beaucoup de signes à te donner et beaucoup de miracles à te montrer pour te dire que tu es dans le droit chemin. C'est ça pourquoi tu dois toujours être derrière la vérité, parce que c'est la vérité qui ne peut pas toucher. Praise the Lord. Amen. The Bible said that we come to Christ as we are. Die Bibel sagt uns, dass wir zu Christus herkommen, so wie wir sind. La Bible nous dit qu'on vient vers le Christ comme nous sommes. But be prepared. But be prepared. But be prepared. Go to Luke 14. Aber seid vorbereitet. Prepare. Because coming to Christ is another life, another world, another everything. Amen. Das Wort Gottes sagt, du sollst kommen, so wie du bist, aber sei vorbereitet, weil du wirst nicht so bleiben, so wie du bist. Weil das Königreich Gottes eine ganz andere Welt und ein ganz anderes System ist, was dich verändern wird. Et la Bible nous dit qu'on peut venir comme nous sommes, on doit vraiment être sérieusement préparé, parce que si on vient vers Jésus-Christ, c'est impossible de rester la même personne comme tu étais avant. C'est ça pourquoi on va lire maintenant Luc 14. The Bible says we should always prepare our heart. Das Wort Gottes sagt, dass wir immer unser Herz vorbereiten sollen. Et la Bible nous dit qu'on doit toujours préparer nos corps. Amen. You know, there was a man that did not prepare his heart before coming to Jesus. Und who know that man? Und es gab eine Person, die sein Herz nicht vorbereitet hat, als sie zu Jesus kam und Jesus begegnet ist. Wisst ihr, welche Person das war? Il y avait une personne qui venait vers Jésus-Christ, mais n'avait pas préparé son cœur. Et puis, vous savez qui est cette personne? The rich young ruler. Der reiche Jüngling. C'est l'homme riche. He did not prepare before coming. Sein Herz war nicht, er war nicht vorbereitet, bevor er Jesus begegnet ist. Il n'était pas préparé quand il a rencontré Jésus-Christ. And there was somebody that was prepared before coming. Und es gab eine Person, I don't know if you know that person, die sich vorher vorbereitet hat, bevor sie Christus begegnet ist. Und wisst ihr, wer diese Person war? Et puis il y avait aussi une autre personne qui a déjà préparé son corps quand il venait vers Jésus-Christ. Who can call the name? Yes, Et cette, la personne qui a préparé son corps pour Jésus-Christ, c'était Zacharie. Die Person war Zachäus. Amen. Amen. This man was prepared. Dieser Mann war vorbereitet. The Lord was speaking, he was just like that. Der Herr sprach zu ihm und er hat sofort agiert. Dieu a parlé à Zacharie et puis il a directement réagi. It's like, you know, you got it before you plant seed, you prepare the ground. You know our garden here, Papa. You prepare the ground. You make it softer. You make it that whatever the seed when it comes in is penetrating. Amen. Und das kann man vergleichen wie in einem Garten, beziehungsweise dem Gartenboden, den man vorher vorbereiten muss, bevor man eine Ernte sät. Du bereitest den Boden erstmal vor und lockerst ihn auf und machst ihn bereit für die Samen, die du später pflanzen wirst. Und genau so vorbereitet sollte man sein, wenn man Christus begegnet. Et la même chose aussi avec le jardin. D'ailleurs, on peut voir qu'avant de semer des graines de fruits différents, tu dois toujours préparer la terre. Et c'est la même chose aussi avec quand tu viens vers Jésus-Christ. Tu peux pas venir vers Jésus-Christ sans préparer ton cœur, parce que ton cœur est la terre que tu prépares pour que Jésus-Christ peut maintenant semer ses propres graines dans ton corps. You know, once you come to Jesus, he's going to take everything from you. Everything. And give you everything. Amen. Und wenn du zu Christus kommst, dann wird es alles von dir fordern, aber gleichzeitig wirst du auch alles von ihm erhalten. Et quand tu viens vers Jésus-Christ, il va te prendre tout, mais il va aussi te donner tout. Amen. It's hard to give everything. It's hard. Es ist hart, alles zu geben und alles abzugeben. Et c'est difficile de tout donner. It is impossible without him. Und ohne Jesus Christus ist es sogar unmöglich, alles abzugeben. Et sans le Christ, c'est impossible de tout donner. Praise the Lord. Amen. Amen. If you look at it, he does not want to take anything away from you. Und wenn man es richtig betrachtet, dann sehen wir, dass er niemanden etwas wegnehmen möchte. Et on doit savoir que Jésus-Christ ne veut pas prendre quelque chose de toi. It means he only wants to give you his own things. Er möchte because he have his own things. Er möchte nur, dass du seine Sachen hast. Er möchte dir seine Sachen geben, damit du nur seine Sachen hast. Mais il veut seulement te donner ses propres choses pour que tu aies seulement ses choses. You know, Moses wrote. Immediately, you know, Moses submitted it to him. And you know, that rod, the Lord did not take that rod from Moses. Are you getting it? You know, your mother, your father, your friends that you surrender to, he is not going to take kill them. But he will change them to become his own. Amen. Are you getting it? Yeah. Just like he changed that rod. And now that rod became a rod of God. Amen. No longer the natural rod. That is what he wants for us. Und wir sehen das auch am Beispiel vom Stab von Mose. Es war ein natürlicher Stab, es war sein Stab. Aber als Mose diesen Stab Christus abgegeben hat, wurde es zu einem übernatürlichen Stab. Und genauso ist es mit all den Sachen, die wir Christus abgeben. Er wird nicht die Menschen, die wir zum Beispiel Christus abgeben und die Dinge, die wir Christus abgeben, er wird diese Dinge nicht zerstören oder töten, sondern er wird diese Dinge uns wiedergeben, aber mit ihm, nicht mehr auf die natürliche Art und Weise, sondern auf die übernatürliche Weise. Genauso wie beim Stab von Mose. Es war nicht mehr der natürliche Stab, sondern es war Christus Stab. Und genauso mit deiner Familie und deinen Geschwistern oder deinen Eltern, die du Christus abgibst, es werden dann Christus Menschen und Christus Eltern und Christus Geschwister sein. Et si on lit par exemple l'histoire de Moïse avec son bâton, lui aussi là, il a soumis son bâton à Dieu pour une avis que Dieu n'a pas confisqué son bâton ou bien détruit le bâton de Moïse, mais il a plutôt changé le bâton de Moïse pour que ça devienne un bâton surnaturel. Et c'est la même chose avec tous ceux que nous avons. Si tu as soumis ta mère, ton père ou bien tes enfants à Jésus-Christ, ce n'est pas pour qu'il tue ou bien te confisque ta famille, mais pour que ces gens deviennent maintenant ses propres gens aussi, pour qu'ils soient maintenant les mères ou bien les enfants célestes. Praise the Lord. Amen. From verse 25 of Luke 14. It says, Lucas 14, verse 25. Luke 14, verse 25. And yet went great multitude with him, and he turned and said unto them, if any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. Verse 27. Verset 26 et 27 maintenant. And whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Verse 28. For which of few intend to build a tower, seated not down first, and counted the cost, whether he have sufficient to finish it. Least happily, after he had laid the foundation and is not able to finish it, all that behold it begin to mock him, saying, this man began to build and was not able to finish. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. He wants us to come to him as we are, but we must be prepared. Er möchte, dass wir zu ihm kommen, so wie wir sind, aber wir müssen vorbereitet sein und uns darauf einstellen, ihm alles zu geben. Et puis Dieu, il veut qu'on vienne chez lui comme nous sommes, mais on doit être préparé à lui tout donner. Amen. In verse 31, it says, or what king going to make war against another king, seated not down first, and consulted whether he be able with 10,000 to meet him that cometh against him with 20,000? Or else why the other is yet a great way off? He sendeth an ambassador and desired conditions of peace. So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple. 33. Praise the Lord. Amen. Amen. Then in verse 34 and 35, talk about salt. He said in verse 34, salt is good, but if the salt have lost his savour, amen, because he does not want his salt to lose his savour. Amen. Salt will lose its savour through different things. Things will take that the taste of salt away from salt. Those things that he said you hate, they will take the taste of salt away from salt. Then, you know, if salt loses its savour, then that salt is useless. Und in Vers 34 spricht der Herr über Salz, und der Herr möchte nicht, dass dieses Salz fade wird. Und das, was dazu führt, dass Salz fade wird, sind diese ganzen Dinge dieser Welt, die man nicht entsagen kann. Diese ganzen Dinge, wozu man nicht fähig ist, die Christus abzugeben. Diese Dinge werden dafür sorgen, dass das Salz am Ende fade wird und nicht mehr brauchbar ist für ihn. Et dans verset 34, Jésus-Christ parle aussi du sel, parce qu'il a dit que si le sel perd sa saveur, là, tu ne peux plus utiliser ce sel. Et la raison pour laquelle le sel perd sa saveur, ce sont à cause des choses que tu ne peux pas soumettre à Jésus-Christ, ce sont à cause des choses que tu n'es pas capable à donner à Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. You cannot clean yourself. Denn du kannst dich nicht selbst reinigen. Parce que tu peux pas te soigner toi-même. If you can clean yourself, you don't need Christ. Wenn du dich selbst reinigen könntest, würdest du Christus nicht benötigen. Donc, si tu étais capable à te soigner toi-même, là, tu n'avais pas besoin de Jésus-Christ. Christ is the cleaner. Aber Christus ist der reinigt. Parce que c'est le Christ qui est la personne qui te soigne. Johannes 15, Vers 3. C'est Jésus-Christ la personne qui purifie. Jean 15, verset 3. Vers 3. Christ is the cleaner. That's what he said here. Christus ist reinigt. C'est le Christ qui purifie. He said, now you are clean through the word which I have spoken unto you. The word, Christ is the word, the book of Revelation. It means he is the cleaner. I will clean you. Amen. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Und Christus selbst ist das Wort. Das heißt, allein ist derjenige, rein macht. Verset 3, déjà vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et dans Apocalypse, on peut lire que c'est le Christ qui est la... dans Apocalypse, on peut lire que c'est Jésus-Christ qui est la parole. Donc ça nous montre que c'est Jésus-Christ qui est la personne qui nous purifie. Please, only time we are talking about Christ's word or the word of Christ, we have to know that it's not Moses' word. Uns sollte bewusst sein, dass jedes Mal, wenn wir über Christus Wort sprechen, dass wir nicht über das Wort von Mose sprechen. Et toujours quand on parle de la parole, on doit savoir qu'on parle pas de la parole de Moïse. Amen. Only Christ's word is the cleaner. Nur das Wort von Christus allein ist das, was reinigt. Seulement la parole du Christ est celle qui purifie. That's why your churches are everywhere today, but the people are not clean. Und genau deswegen, nicht genau deswegen, aber deshalb gibt es viele Kirchen heutzutage, aber die Menschen innerhalb dieser Kirche sind nicht rein. C'est ça pourquoi il y a beaucoup des églises, mais les gens ne sont pas purs. Amen. Because, you know, all they know is Moses' word. Moses' word is God's word, but it's not Christ's word. Denn alles, was diese Menschen in diesen Kirchen wissen, ist das Wort von Mose. Das Wort von Mose ist zwar Gottes Wort, aber es ist nicht das Wort von Christus. Et les gens dans cette église, ils connaissent seulement la parole de Moïse. Mais la parole de Moïse, c'est la parole de Dieu, oui. Mais ça, ce n'est pas la parole du Christ. Amen. Amen. You must first come to him. Amen. Tu musst zuerst. Because he is still looking. Revelation 3, verse 20. Du musst zuerst zu Christus kommen, denn er klopft immer noch an die Herzen der Menschen.